Doch dieser Animismus rettete unseren Vorfahren nicht nur das Leben. Er war in Zeiten, in denen es an hinreichenden Einsichten in die realen Wirkzusammenhänge der Welt fehlte, eine große Hilfe. Er ermöglichte bei auffälligen Geschehen Theorien über die möglichen Verursacher aufzustellen und sich entsprechend zu verhalten. Es handelte sich also mitnichten um primitiven Aberglauben, sondern um durchaus funktionierende Heuristiken, denen wir einst unser Überleben verdanken. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gut 99,99% der Menschheitsgeschichte ohne das Wissen um Bakterien und Viren, klimatische oder physikalische Zusammenhänge auskommen mussten. Also schlicht nicht wussten, was tatsächlich eine Krankheit oder eine Katastrophe auslöste. Trotzdem kamen wir relativ gut klar. Und zwar, indem uns unsere Psychologie bei jeder Krankheit oder jedem Unheil soufflierte, da steckt jemand dahinter. Wenn es nicht andere Menschen waren, etwa mittels Magie oder bösem Blick, waren es Geister, Ahnen, Dämonen, später dann Götter. Also begann man sich Gedanken über die Eigenarten der nicht sichtbaren Akteure zu machen. Man versuchte herauszufinden, was sie in Zorn versetzte, um diese Handlungen in Zukunft zu vermeiden. Man trachtete danach, mit ihnen zu kommunizieren, wollte auf sie einwirken und für sich gewogen machen oder wenigstens davon abhalten, Böses zu tun. Das harmonierte bestens mit anderen Charakteristika unserer Natur. Wir sind eine hypersoziale, hyperkooperative Art. Unsere ganze Psychologie ist auf das Leben in Gemeinschaft ausgelegt. So haben wir ein sehr empfindliches Sensorium, das immer überprüft, ob unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen ausgeglichen sind. Das Wohlwollen der anderen, die Reziprozität aller Handlungen, waren nun mal überlebensnotwendig.